Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Jürgen Escher. Guten Morgen. Deutschland spendet Millionen Impfdosen an andere Länder. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, waren es bisher knapp 18 Millionen des Herstellers AstraZeneca. Stefan Fries, WDR aktuell. Der Impfstoff von AstraZeneca ist in den letzten Monaten immer weniger verimpft worden. Ein Grund ist die geringere Wirksamkeit gegen die Delta-Variante des Coronavirus. Deswegen blieben viele bereits eingekaufte Impfdosen übrig. Und auch, weil sich inzwischen weniger Menschen impfen lassen. Fast 8 Millionen Dosen hat die Bundesregierung laut Redaktionsnetzwerk Deutschland anderen Ländern direkt zur Verfügung gestellt. Die meisten gingen an Vietnam, die Ukraine und Ägypten. Hinzu kommen 10 Millionen Dosen, die der Bund der Weltgesundheitsorganisation übergeben hat, im Rahmen der Impfstoffinitiative COVAX. Seit Oktober gehen zudem alle Dosen von Johnson & Johnson, die nach Deutschland geliefert wurden, direkt an COVAX. Der türkische Präsident Erdogan hat eine diplomatische Krise ausgelöst. Er ließ 10 Botschafter zu unerwünschten Personen erklären, unter anderem den deutschen Botschafter Schulz. Die Diplomaten hatten sich für den inhaftierten Menschenrechtler Kavala eingesetzt. Für ihn hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Freilassung angeordnet. Die Türkei setzt das Urteil seit 2 Jahren nicht um. In Berlin stieß das Verhalten Erdogans auf Kritik. Anja Günther, WDR Berlin. Der CDU-Außenexperte Röttgen sprach gegenüber der Süddeutschen Zeitung von einer unglaublichen außenpolitischen Eskalation. Der FDP-Außenexperte Lambsdorff äußerte sich auf Twitter und nannte eine mögliche Ausweisung der Botschafter aus der Türkei undiplomatisch und unklug. Omid Nuripur von den Grünen bezeichnete Erdogans Schritt als komplett indiskutabel und forderte Konsequenzen. Aus seiner Sicht muss Deutschland Erdogan gegenüber einen sehr deutlichen Ton anschlagen. Weitere Meldungen im Überblick. Bundesinnenminister Seehofer hat Verständnis für den geplanten Bau eines Zauns an Polens Grenze zu Belarus gezeigt. Er sagte der Bild am Sonntag, es sei legitim, die Außengrenze so zu schützen, dass es keine illegalen Grenzübertritte gebe. Polen hat wegen des Andrangs von Migranten, die über Belarus kommen, tausende Soldaten an der Grenze stationiert. In Kolumbien haben Ermittler den meistgesuchten Drogenboss des Landes festgenommen, Dairo Antonio Usaga. Präsident Duque sagte, das sei der schwerste Schlag gegen den Drogenhandel im Land in diesem Jahrhundert. Die USA hatten eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für die Ergreifung Usugas ausgesetzt. Sein Clan soll verantwortlich für den Schmuggel vor allem von Kokain nach Nordamerika sein. Die Kölner Polizei ist heute im Großeinsatz wegen des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Mehr als 500 Beamte und die Reiterstaffel werden das Spiel sichern. Es gilt als Hochrisikospiel. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Stadion in Köln. Cosmo aus der Region. Die Stadtbibliothek Paderborn wird heute als Bibliothek des Jahres ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung des Deutschen Bibliotheksverbands ist ein Preisgeld von 20.000 Euro verbunden. Elke Fied, WDR Paderborn. Das Team der Stadtbibliothek Paderborn hat in der Pandemiezeit in Windeseile das Angebot auf online umgestellt. Digitales Vorlesen, digitales Gaming und digitales Basteln, das lief alles über die Webseite, ein Grund für den Preis. Zudem wird die Nachhaltigkeit prämiert. In einem Regal des sogenannten Verteilers können Besucherinnen und Besucher Lebensmittel deponieren, die andere mitnehmen und so retten können. Das neueste Projekt in Paderborn ist die Bibliothek der Dinge. Dort können Gegenstände ausgeliehen werden, die man eher selten braucht, beispielsweise ein Dörrautomat oder ein Teleskop. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute früh stellenweise Nebel, der sich später auflöst. Danach viel Sonnenschein mit Höchstwerten von 11 Grad in Olpe, 13 in Detmold und 14 Grad in Mürs. Morgen von Ostwestfalen-Lippe bis ins Siegerland weiter viel Sonnenschein. Im Rest des Landes ab dem Vormittag schon mehr Wolken, die am Nachmittag vereinzelt etwas Regen bringen. Temperaturen 11 bis 17 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. coisa rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de take cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother take Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão olha. De cor. Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Skate or die, Rockstar, gib Gas, leb schnell und nein, ich werd nicht alt wie Pharrell. Mark Zuckerberg, bin ein Nerd, will die Welt. Stimm die Figur, denk mit Gorillas. Hab mich nie um Grenzen gekümmert. Leg sie mit Sinuswellen in Trümmer oder flieg, flieg einfach drüber. Und ich hab so lang nicht den Boden berührt. Wer fällt mich auf, wenn ich fall? Yeah. Wenigstens bin ich frei. Kein Töne sehen und Farben hören. Generatoren mit Gas betankt, auch schwere Motorik, Reizüberflutung, reite den Sturm, halt die Figur und dann rein in die Tube. Dopamin im synaptischen Spalt, ein Mosaik, so unfassbar viel Eindrücke. Pokerface, doch ich lache nicht rein, denk mir fuck, bin ich alt. Und ich hab so lang nicht den Boden berührt, wer fängt mich auf, wenn ich fall? Yeah. Wenigstens bin ich frei. Kann Töne sehen und Farben hören. Let's take a ride. In meinem Kopf sind Rave. In meinem Kopf sind Rave. Eintrittsfrei. In meinem Kopf sind Rave. Du kommst nicht rein. In meinem Kopf sind Rave. Heute soll es nicht sein. In meinem Kopf sind Rave. Let's go vorbei. In meinem Kopf sind Rave. Eintrittsfrei. In meinem Kopf sind Rave. Du kommst nicht rein. In meinem Kopf sind Rave.

mwen la ma pretan. Priye ya monte gras la desan. Tout sa fè pou nou pa ase. Se pou sa fè kare pale mal. Sa ka pale soudo. Se deye myoye. Si pil go pil soudo. Se deye myoye. Sa ka pale soudo. Si pil go pil soudo. To me is a life force. It's a way of talking and speaking real life into being and just touching people. Cosmo, der Sound der Welt. Celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser, ça n'est qu'une question de seconde. Oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Celles qui passent sur la route et toutes les déshabillées pour s'économiser du doute qu'on aurait voulu goûter. Juste un petit peu, juste quelques gouttes, pas trop pour pas s'habituer, assez pour fracasser son couple. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Chienne

peut-être si un classique barrage chaud. Manière rodeo, tu vois la radio danser. Penser même sur ta croisée mon. Penser j'en fais si mais avancer qui était tout bon. Sometimes when I don't answer my phone, and yeah, I double back on my words at times. But please don't start with that tone, cause girl, I love you, you know, but I can't be there. But when I get home, just roll my weed, yeah. What's mine is yours, give you space to breathe here. Just weed and kush, that's a major key here. Yeah, then you play me a song. Smoking smoke to a wavy and gone. Come home from a long, hard day with the dons, like, where's my grave, babe? I'm my sorry been that I'm late, and I missed your call. But you know, not turning today, I didn't stop to pause. I know I never see your face, and baby, that's my fault. But I'ma fix all my mistakes, so don't stress no more. So far beneath us. Sometimes I can't read you, but it don't mean I won't treat you to a blunt full of that reefer. We may get in fights, but I can never see me leaving. Something about our close to high can bring us sober, just don't please us. If you're wondering, yeah, I'm still here because I see us. But Mary makes it easy to talk to you. Sometimes I just can't spill my thoughts to you. At the end of every day, I belong to you. I'll still pass the bond to you. I write a song to you. I do no wrong to you. I'm sorry that I'm late, and I miss your call. Well, you know what time is today? I didn't stop to go. Tickt Ort, 10 Jahre schon. Derselbe Spot, ruf an, wenn du kommst. Schau dir in Shorts auf dem Balkon. Christian Dior, Tasche, Hoodie, Vetmo. Belgisches Viertel, Maastrichter Straße. Paar spielen Würfel, paar ticken aus. Neue Stadt, neues Ziel und ich hab's mir verdient. Doch lass einfach liegen. Sie macht die Tür auf und hat sich verliebt. Will meine Nummer und mag VIP. Frio, gib mir ne 808 aus Prinzip. Hab keine Feelings mehr, lass mich in Frieden. Sorry, ich muss los von der Altbauwohnung. Häng nur mit Bros rum, Augen sind rot und warme Sommernächte gehen nie vorbei. Wir sind wach und macht Schlafen nicht ein. Ich hab den Tag verbrannt, doch bin noch müde. Messe zum Frühstück, dreh mir ne Blüte. Blick wird drüber, was für Gefühle. Auf die Tränendrüse. Sie schreibt bei Insta 300 Kilometer entfernt. Und am Ende war's nichts wert. Ich dachte, ich greif zu den Sternen, doch ich hab nichts gelernt. Und jetzt bin ich wieder leer. Mein Bruder tickt Ort, 10 Jahre schon. Derselbe Spot, ruf an, wenn du kommst. Schau dir in Shorts auf dem Balkon. Christian Dior, Tasche, Hoodie, Vetmo. Belgisches Viertel, Maastrichter Straße. Paar spielen Würfel, paar ticken aus. Neue Stadt, neues Ziel. Und ich hab's mir verdient. Doch lass einfach liegen. Music is a universal language. Music is something that brings everybody together. We're gonna see the world. Music, of course, means a lot to me. I danced a lot. Cosmo, der Sound der Welt. ادعو ادعو ادعو نترنت اشل ادفو ادغلوني مرهانيت هض ادعو ادعو نترنت اشل ادفو ادغلوني مرهانيت وندا غاشن قاضي فلن رنيت إدش ميشي يجين تدكاني عشر رنيت الغافية بس تلاجتن شنجاني مش اشوار تمظلج ترهنيت اوين داغ مش اشوار تمظلج ترهنيت اقيم الهين ما غي درهنيت والهين ما غي ما غي ما غي ترهنيت I like it like that. Girl, I want come home, then you numb on Tiao, a kiss, then you go. They did, yeah, I did, line la may. Ale buyarunga, when they left, I knew. Fill a damn hearty out, a kiss, man, la fa. Fill a damn sent to yow, fecking gany fa. Tanga don kuyaru, in me roy. Tanga don kuba. Atse di kobi Dangay say Thank you. Você tem real e o que você tem de real? Paga o que o sistema te impõe.